So, es ist 7:10 und ich denke, wir können jetzt so langsam anfangen, oder? Was meinst du, Sandra? Ja, gut, dann machen wir das auch. Erstmal möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Themenabend. Heute geht es ja um die Krankheit des Gesundheitswesens, wie man da auch sehr schön sehen kann. Ein Hinweis für alle, die neu dabei sind. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und später online gestellt. Das heißt, wer nicht unbedingt erkannt werden möchte, müsste dann seine Kamera ausschalten und eventuell seinen Namen ändern oder so, damit der nirgendwo auftaucht. Der linke Bereich, wo auch der Chat ist, der wird bei der Aufnahme ausgeblendet. Der wird also nicht zu sehen sein, sondern nur der rechte Bereich mit den Videos, mit den ja, Übertragung und Bilder und und so weiter. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Sandra Löhrs, ohne die der heutige Abend so nicht stattfinden würde und die, wie ich vorhin gehört habe, auch schon einen richtigen kleinen Vortrag vorbereitet hat. Und im Anschluss daran haben wir dann natürlich auch wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also wenn Fragen, dann erstmal sammeln, aufsparen, am Ende stellen. Und Sandra, vielleicht stellst du dich zuallererst mal selber so kurz vor. Ich finde das immer besser, wenn man das selber macht, weil andere Leute sonst manchmal Blödsinn über einen erzählen und das wollen wir ja nicht. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an dich. Danke. Ja, guten Abend alle zusammen. Wir kennen uns ja Gott sei Dank zum größten Teil alle persönlich, bis auf den Gastgeber kenne ich alle tatsächlich persönlich. Mein Name ist Sandra Löhrs, ich bin 60 Jahre alt, bin Mitglied der Piratenpartei seit 2012 und seit 2018 Themenbeauftragte für Gesundheit und Pflege im Bund. Ich war Listenkandidatin 1 für NRW zur Bundestagswahl. Leider hat das ja nicht so gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Nichtsdestotrotz gebe ich nicht auf und habe mich für die Landtagswahl wieder aufstellen lassen, wieder auf Listenplatz 1, und arbeite fleißig mit meinem Team am neuen Wahlprogramm für NRW. So, ihr hattet einen super Titel, gefunden, die Krankheit des Gesundheitswesens. Und da habe ich dann auch Vortrag drauf aufgebaut. Die Deckfolie habt ihr alle gesehen. Ich habe ja auch einiges was dazu erzählt. So. Diese Krankheit zeigt sich in mehreren Symptomen. Als erstes genannt sei hier die Unterfinanzierung des gesamten Systems. Als zweites die Gewinnmaximierung, die Gewinnorientierung im Pflegebereich artet und ufert sehr aus. Als drittes wir setzen überhaupt nicht auf Prävention in unserem Gesundheitssystem. Also, dass wir Krankheit und Pflegebedürftigkeit vermeiden oder hinauszögern. Das ist im deutschen Gesundheitssystem so nicht vorgesehen. Als viertes, die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung und deshalb läuft auch einiges schief, was unsere Löhne angeht, was die Arbeit in Dauerpflegeeinrichtungen angeht zum Beispiel. Und deshalb muss die Pflegeversicherung von einer Teilkaskoversicherung in eine Vollkaskoversicherung münden. Da arbeiten wir dran, in der AG Gesundheit, wie das am besten möglich wäre. Und was natürlich noch sehr wichtig ist, der Pflegenotstand. Ja, da dauert das noch etwas länger, bis wir den beseitigt haben. So, mal zur Finanzierung. Wir würden die Privatisierungen zurücknehmen. Also, dass wieder alles in kommunale und staatliche Hand kommt, was unser Gesundheitssystem angeht. Das ist auch nicht wirklich rundgelaufen in früheren Jahren, aber es wäre, glaube ich, der bessere Weg. Jetzt mit der Privatisierung gibt es Krankenhausketten und Altenheimketten, die dafür sorgen, dass die Aktionäre ein dickeres Portemonnaie bekommen als die Pflegekräfte zum Beispiel, weil die werden immer mehr vom Lohn her beschnitten und müssen immer mehr arbeiten, weil immer mehr Aufgaben dazukommen. Was auch wichtig ist für die Finanzierung, ist die kostenfreie und bedingungslose Behandlung. Ich habe vor ein paar Jahren hier eine junge Frau unterstützt, die eine besondere Gebärmutterhalskrebserkrankung hatte, wo es die Chemotherapie nur in England zu bekommen war. Und die Krankenkasse von ihr wollte das nicht unterstützen, So musste sie ein Crowdfunding machen. Sie hat also selber privat Geld gesammelt, damit sie die Chemotherapie bekommt. Vierfache Mutter von kleinen Kindern, also noch nicht mal im Teenageralter. Da wollte die Bundesrepublik bzw. die Krankenkasse die junge Frau einfach in den Stich lassen und sterben lassen und die Kinder verwaisen lassen. Wie wir das hinbekommen, wäre mit einer Bürgerversicherung machbar. Ich habe zwar schon vor ein paar Jahren den Vorschlag gemacht, den Solidaritätszuschlag umzuwandeln in einen Pflegesolidaritätszuschlag, aber das geht aus steuerrechtlichen Gründen nicht. Und dann habe ich gehört, das mit der Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung ist eine solidarische Krankenversicherung, in der alle einzahlen, auch die Menschen, die verbeamtet sind. Vor allen Dingen sollen die Einkünfte der Menschen, die mehr verdienen als über der Beitragsbemessungsgrenze, auch zur Anrechnung kommen. So bekommen wir mehr Geld ins Gesundheitssystem und wir können noch mehr umbauen. Es gibt ja die Sondierungspapiere der drei wahrscheinlich demnächst regierenden Parteien. Da kommt die Bürgerversicherung schon wieder nicht mehr vor. Bin mal gespannt, wie das in Koalitionsverhandlungen ausgeht, wenn die SPD darüber anfängt zu diskutieren. Also wir als Piratenpartei wären für die Bürgerversicherung. Wir sagen solidarische Krankenversicherung, in der alle einzahlen. Wir gehen mal in einen Ausblick auf die professionelle Ausbildung in der Pflege. Da gibt es ja ein neues Gesetz. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe, die Abkürzung steht in Klammern und da steht jetzt noch eine 4 in Klammern. Nachher ganz zum Schluss kommt eine Folie, da findet ihr Links zu diesem neuen Gesetz. Das bedeutet, es ist eine Generalistik eingeführt worden. Alle Pflegeberufe lernen jetzt 3 Jahre zusammen. Und zwar Gesundheits- und Krankenpflege, Kinder- und Säuglingspflege und die Altenpflege. Sie lernen 2 Jahre theoretisch und praktisch zusammen. Dann müssen sich die Auszubildenden entscheiden, ob sie generalistisch weiter ausgebildet werden. Die dürfen dann in allen Pflegebereichen arbeiten. Oder sie spezialisieren sich auf die Altenpflege als Beispiel. Da kann man dann auf geriatrischen Stationen in Krankenhäusern mitarbeiten oder eben halt in Senioreneinrichtungen. Nichtsdestotrotz wollen wir Piraten fördern, dass wir die Akademisierung einführen, also dass Pflege komplett studiert wird. Heutzutage geht das schon im dualen Studium. Da kann man einen Bachelor und einen Master erreichen. Das Problem, was wir in Deutschland haben, wir haben keine ordentliche Berufsordnung, um die studierten Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen einzusetzen. Ja? Das sollten dann Leitungskräfte sein und auch Kräfte sein, die zum Beispiel mit Pflegeplanung beschäftigt sind. Wir machen noch einen Ausbildungsberuf daraus, immer noch, obwohl auf der ganzen Welt und auch europaweit Pflege studiert wird. Meistens 3 bis 4 Jahre sogar. Und deshalb sagen wir, das ist eine Generalistik Light, die das Bundesgesundheitsministerium ausgearbeitet hat. Wir würden die Ausbildungsjahre auf 4 Jahre hochsetzen, weil die 3 Jahre kann man keine professionelle Pflege vermitteln. Es braucht eben halt auch Zeit, den jungen Menschen zu übermitteln, dass wir nicht nur Arschabwischer sind. Ich drücke mich jetzt mal so aus wie der Bürger draußen auf der Straße. Für die sind wir nämlich nur Arschabwischer. Die wissen nicht, was wir alles können müssen und auch tatsächlich können. Ja? Wir dürfen zwar keine Diagnosen stellen, aber nichtsdestotrotz müssen wir anhand von Urin, Geruch, Farbe oder Stuhlgang, Geruch und Farbe erkennen können, ob da was Arges beim Menschen im Gange ist. Und da gibt es dann noch die Arzneimittelkunde, es gibt noch die Rechtskunde. Ein ganz wichtiges Fach ist die Berufskunde für mich gewesen. Ich bin in Kaiserswerth ausgebildet worden und dort hat man uns schon 1996 gesagt, betrachtet bitte diese Ausbildung als Studium. Denn nichts anderes ist das. Ihr werdet hohes medizinisches Wissen vermittelt bekommen. Ihr werdet vermitteln bekommen, wie Kommunikation zu laufen hat zwischen Kollegen, zwischen Patienten und Pflegekräften und so weiter. Also hohe Ausbildungsstandards wollen wir haben, weil wenn eine Pflegekraft gut ausgebildet ist, kann sie ihre Arbeit gut ausführen. Wenn der Patient schneller geheilt wird oder vor Pflegebedürftigkeit geschützt wird, dann spart das Geld von den Krankenkassen und den Pflegekassen. Die Selbstbestimmung in der Pflege ist für uns auch total wichtig. Entschuldigung. Die Bundespflegekammer ist eben halt auf Bundesebene sehr wichtig. In NRW ist die NRW-Pflegekammer in der Gründung und es gibt tatsächlich da auch schon wieder Pflegekräfte, die sich dagegen auflehnen. Wir brauchen das Mitspracherecht der professionellen Pflege und den politischen Einfluss. Ja, Christine, ich warte kurz. Die Pflegekammer würde auch dafür sorgen, dass Weiterbildungen verpflichtend werden. Weil es muss auch im Pflegeberuf die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln in der Pflege und auch, was Gehaltsstufen angeht, höher steigen können. Dazu braucht es aber auch eine neue Berufsordnung. In Amerika zum Beispiel gibt es verschiedene Pflegeberufe. Da ist die Registered Nurse. Das sind die Krankenschwestern, die eine Pflegekammer angeschlossen sind. Ja, da kann man zum Beispiel, wenn eine Pflegekraft nicht mehr ordentlich und menschenwürdig arbeitet, kann man über die Pflegekammer der Pflegekraft, die eben negative Dinge in die Pflege bringt, aus dem Beruf rausschmeißen. Ja? Das wäre in Deutschland auch eine Sache, die angegangen werden muss. Geht allerdings wieder nur über eine Pflegekammer, die Angriff bzw. die Berufsordnung umkrempeln kann. Dann spreche ich noch von einem neuen Pflegeberuf, das ist die Community Health Nurse. Das war früher die Gemeindeschwester. Da ist es in England zum Beispiel so, dass die Community Health Nurse bei allen über 65-Jährigen einen Termin macht, ob man vorbeikommen kann. Sie schaut dann, ob in dem Haushalt irgendwelche Unterstützung laufen muss, weil der Mensch körperlich eingeschränkt ist oder unter Demenz leidet. Und diese Community Health Nurse, die leitet dann alles direkt weiter ein. Das würde in Deutschland bedeuten, ich bin jetzt 60, in 5 Jahren würde die Community Health Nurse vorbeikommen und ich würde ihr erzählen, ich habe Fibromyalgie und Polyarthritis, ich schaffe das nicht mehr, den Speicher hoch, meine Wäsche aufzuhängen, ich brauche da Unterstützung. Und die Community Health Nurse würde dann per Antrag dafür sorgen, dass es einen Pflegegrad gibt oder eine Haushaltshilfe, damit der ältere Mensch und der kranke Mensch tatsächlich noch länger zu Hause bleiben kann. Also diese Community Health Nurse, da arbeiten wir ganz fleißig dran, dass wir an der Berufsordnung auch was machen können. So, dann haben wir ja in den letzten Jahren, in der letzten Legislaturperiode die Pflegestärkungsgesetze 1 bis 3 vom Bundesgesundheitsministerium aufgebrummt bekommen. 2016 habe ich bei einem Pflegedienst gearbeitet und konnte von da aus bei der CDU-Veranstaltung teilnehmen, in der die Pflegestärkungsgesetze, vor allen Dingen das erste, diskutiert und besprochen wurden. Ich habe dann eine dicke Mappe mitbekommen, die habe ich sofort durchgearbeitet und was ich dort festgestellt habe, ist eben halt, dass sie wieder nicht alles abdeckt. Was mit reingenommen wurde, sind die Demenzkranken. Die haben ja vorher keine finanzielle Unterstützung von den Pflegekassen bekommen. Mit dem Pflegegrad, der 2015 eingeführt worden ist, sind die mit eingenommen worden und die bekommen jetzt auch finanzielle Unterstützung, wenn sie pflegerische und in Betreuungsdingen Unterstützung brauchen. Dort ist auch der Pflegebedürftigkeitsbegriff dann besprochen worden. Und der steht im Sozialgesetzbuch 11 in Paragraphen 4. Das Problem, was wir dort haben, ist, da ist die Angehörigenpflege abgebildet, aber nicht die professionelle Pflege. Die professionelle Pflege ist nirgendwo in den Sozialgesetzbüchern zu finden, was die eigentlich tun sollen, wofür die ihr Geld bekommen. Und das ist der Kasus Knaxus oft in Senioreneinrichtungen. Da weiß die eine Hand nicht, was gezahlt werden muss und die andere Hand schon gar nicht. Ja? Wenn ein Zahnarzt sagt, man muss 7 Minuten die Zähne putzen und der Qualitätsstandard sagt, 1 Sekunde für einen Zahn, dann sind 34 Sekunden für die Mundpflege und das kann einfach nicht sein. Mundpflege dauert einfach länger und muss dann auch mehr Geld aus den Pflegekassen generieren. Das sind alles Dinge, da muss man dran arbeiten. Und ich sehe es, habe es nicht gesehen in der alten Bundesregierung. Und ich vermute, in der neuen Bundesregierung wird da auch nicht viel geschehen. Wir brauchen unbedingt die Abbildung der professionellen Pflege in den Sozialgesetzbüchern, die für Pflege zuständig sind. Da arbeiten wir natürlich auch dran, wie das möglich sein könnte. Dann kam das Pflegestärkungsgesetz 2. Verbesserung der Pflegeberatung. Wenn ich mich hier so in meiner Nachbarschaft umschaue, da sind viele ältere Menschen und die waren auch teilweise schon bei einer Pflegeberatung und sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben nichts verstanden, wir wissen nicht, wo wir jetzt anpacken sollen, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen, diese Pflegeberatung hat uns überhaupt nichts gebracht. Da kommt wieder diese Community Health Nurse ins Spiel. Wenn wir die hätten, die könnte zu den Leuten nach Hause, die hat das fachliche Wissen, um das alles anzuleiern und einen ordentlichen Pflegegrad von der Pflegeversicherung zu bekommen, beziehungsweise vom MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen, ist ja dafür zuständig. So, und dann kommen wir nochmal zum Pflegestärkungsgesetz 3. Da ist nicht viel anderes drin als im Pflegestärkungsgesetz 2. Das hat mich am meisten geärgert. Das Einzige, was da neu drin ist, ist der Personalschlüssel. Wir als Piratenpartei fordern einen wissenschaftlich fundierten Personalschlüssel. Das muss aus der Pflegewissenschaft kommen. Gott sei Dank haben wir Studiengänge in der Pflegewissenschaft. Und ich bin auch schon mit 2 oder 3 Pflegewissenschaftler und Schaftlerinnen vernetzt und wir schreiben gegenseitig, wie wir da Lösungen finden können. Da kommt auch wieder der Pflegebedürftigkeitsbegriff ins Spiel, den ich gerade vorhin schon erwähnt habe. Und wieder wird da die professionelle Pflege einfach außen vor gelassen. So, und dann kommen schon die ganzen Quellen, die ich euch gekennzeichnet habe in dem Vortrag. Das wird ja alles aufgenommen, da könnt ihr das dann nochmal alles nachlesen und euch vielleicht die Links noch angucken. Das waren jetzt noch nicht, lange nicht alle Probleme, die wir im Gesundheitswesen haben. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und da gehört zum Beispiel dazu Reserveantibiotika. Da war letztens eine Abstimmung im Europäischen Parlament, dass bitte die Reserveantibiotika nicht für die Tierzucht oder die Tiermast eingesetzt werden. Was ist passiert? Die Einzigen, die gesagt haben, halte die Reserveantibiotika zurück, waren die Grünen und die Piraten im Europäischen Parlament. Alle anderen haben gesagt, ach, lasst uns doch die Reserveantibiotika in der Tiermast und in der Tierzucht einfach nehmen. Das ist hochgradig gefährlich für uns Menschen. Wir werden immer wieder Antibiotikaresistenzen züchten. Deshalb wollen wir als Piratenpartei, dass da die Forschung mehr angestoßen wird. Es gibt nämlich eine Möglichkeit mit Phagen. Das sind Bakterien, die gesäubert und gezüchtet werden und die dann in entzündete Wunden, die mit den normalen Antibiotika nicht zu heilen sind, werden in diese Wunde eingegeben und die können dann die Wunde heilen lassen, weil diese eingesetzten Phagen gegen die Bakterien in der Wunde kämpfen. Da gibt es in Georgien tatsächlich eine Klinik, die hat die Forschung schon so weit getrieben, die haben eigene Labore. Da fahren schon Menschen aus der ganzen Welt mit nicht heilbaren Wunden hin, um sich dort heilen zu lassen. In Frankreich hat das ein Bauer sogar so gemacht, der hat ein entzündetes Bein gehabt, ein offenes Bein gehabt. Er hat dieses Bein, der hat riesengroßes Glück gehabt, einfach in die Gülle gesteckt. Und diese Gülle hat dafür gesorgt, dass die Entzündung aus dem Bein rausgenommen wurde und das Bein konnte heilen. Das sollte man aber nicht privat ausprobieren, weil es kann auch genau ins Gegenteil schlagen, dass man sich nämlich eine Sepsis holt. Also da sollte man sich tatsächlich mit Fachleuten auseinandersetzen. Und da wollen wir jetzt zum Beispiel, dass die Forschung mehr finanzielle Mittel bekommt. Und ich kann gerne noch auf Corona eingehen. Ihr habt alle mitbekommen, wie unsere Landesregierung hier in NRW während der Corona-Pandemie gehandelt hat, nämlich nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie haben dann auf einen Dr. Streeck gehört, der die Heinsberg-Studie erstellt und veröffentlicht hat und da auch ein Heidengeld mitverdient hat. Und das war genau der falsche Wissenschaftler, den Herrn Laschet sich da zu Rate gezogen hat. Da hätte er bei Herrn Drosten bleiben sollen oder sogar bei Herrn Karl Lauterbach, weil wenn man den beobachtet hat oder zugehört hat während der Corona-Pandemie, da konnte man genau erkennen, dass dieser Mann Epidemiologe ist und tatsächlich Ahnung hat von dem, was er sagt. Das war in den letzten anderthalb Jahren mein großes Thema in der Piratenpartei und ich habe mehrere Pressemitteilungen zum Thema rausbringen lassen. Was mich da immer ein bisschen traurig stimmt, ist eben halt, dass zu wenig wahrgenommen wird. Da, wo ich sehr viel Zuspruch bekomme, wo ich seit kurzem Mitglied bin, ist im World Health Network. Dort treffe ich mich einmal in der Woche mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und die versuchen, die Pandemie global zu bekämpfen. Und die suchen nach Lösungen, wie das am besten geht. Da hat zum Beispiel ein Forscher, der Aerosole erforscht, klipp und klar gesagt, kleinere Klassen, Trennwände, Masken, Testungen und vor allen Dingen auch unsere Kinder und Jugendlichen impfen. So würden wir zumindest das, was jetzt passiert, dass die Inzidenzen bei den Menschen zwischen 5 und 15 und 5 und 35 dermaßen ansteigen, weil die eben nicht geimpft sind und weil überall die Maskenpflicht fällt. Und das, was mir auch sehr missfällt, das hat heute Herr Spahn zum Beispiel auch geäußert, ab 25. November ist die Pandemie vorbei und wir wollen den Freedom Day. Nein, bitte, bitte, bitte nicht. Wir haben weltweit dieses Problem. Und das, was Wissenschaftler jetzt schon vermuten, dass es unter den Kindern schon wieder Mutationen stattgefunden haben des Virus und dass der jetzt wieder auf eine andere Art und Weise Fahrt aufnimmt. Deshalb, alle Menschen, die euch sagen, wir brauchen jetzt den Freedom Day, bitte versucht sie aufzuklären. Es ist zu früh. Wir kriegen dieses Ding nicht in den Griff, wenn wir nicht vernünftig bleiben. Ich weiß, es ist schwer, schränkt uns alle ein bisschen in unserer Freiheit ein. Wir können uns nicht in einem Karnevalszelt irgendwo treffen und schunkeln und hast du nicht gesehen. Mir persönlich ist das alles zu gefährlich. Ich würde es nicht machen, aus Vernunft. Ich danke euch fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt könnt ihr mir Fragen stellen. Ja, erstmal vielen Dank. Das waren ja schon ein Haufen Informationen. Ich frage einfach erstmal in die Runde. Ist jemand noch von euch, der gerne eine Frage stellen möchte? Am besten einfach aufzeigen, wie in der Schule. Der Ingo. Dann lassen wir den Ingo mal reden. Danke für deinen Vortrag, sehr interessant. Ich habe zwar selber wenig mit der Pflege zu tun, aber eigentlich hat ja jeder mit der Pflege zu tun, weil wir werden ja alle mal älter. Da gar nicht so weit weg von. Und erstmal wollte ich dich fragen, ob du dem René die Links schicken kannst. Dann kann er die in die Videobeschreibung einbauen, wenn er das Video hochlädt. Also erstmal als organisatorischer Kommentar. Und aber ist schon, ja, ich finde es erstmal erschreckend, wie hat auch das, wo es erzählt ist, mit den Reserveantibiotika, das Europaparlament mit dem Thema umgeht. Es gibt ja ein Reserveantibiotika, was in China auch dummerweise für die Tiermast benutzt wurde. Und jetzt gibt es auch für das Antibiotikum Resistenzen. Und das habe ich mich letztens irgendwo bei YouTube gesehen. Ja, das ist keine gute Idee, dass die Politiker da so blind sind. Das war ja mehr ein Kommentar. Hattest du auch eine Frage? Das habe ich vergessen. Wenn es wichtig war, kommt es wieder, sagt meine Mutter immer. Noch jemand? Harald und Claudia. Da nehmen wir doch zuerst mal die Claudia. Wie sich das gehört, that ladies first. Claudia, du musst dein Mikrofon einschalten. So, Big Blue Button mag mein Computer nicht so gerne. Das ist so ein geriatrischer Computer. Der mag nur das, was er schon länger kennt. Deswegen braucht er da immer ein bisschen. Ich habe eine Frage, Sandra, erstmal, das war total gut zusammengefasst. Und ich meine, ich komme ja aus der Pflege, von daher bin ich da mit vollem Herzen bei, vor allen Dingen auch bei der Pflegekammer, weil das wird ja im Augenblick sehr kontrovers diskutiert. Ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich bei der kostenfreien und bedingungslosen Behandlung, weil ich glaube, dass man da halt dann nochmal definieren müsste, welche Behandlungen sind wirklich sinnvoll. Und wir müssten auch eine ethische Debatte haben bei Behandlungen von Menschen in der letzten Lebensphase. Weil da wird sehr oft noch sehr auf die DRGs geguckt und es werden dann Behandlungen gemacht, die jetzt nicht mehr unbedingt dem Menschen mehr Lebensqualität geben, sondern einfach nur dem Krankenhaus mehr Geld. Das finde ich, das darf man dann nicht aus den Augen verlieren, wenn man halt so bedingungslose Behandlungen fordert. Und bei diesen Gemeindeschwestern, es gibt ja in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es familiale Pflege. Das heißt, es sind Berater für pflegende Angehörige im Augenblick nur, wenn halt Patienten aus dem Krankenhaus wieder zurück in die Häuslichkeit kommen, damit dann die pflegenden Angehörigen gestützt und gestärkt werden. Aber das wäre schon mal ein guter Ausgangspunkt für die Gemeindeschwestern. Wenn ich mich jetzt hier, ich wohne in Porz, in Köln, relativ alter Stadtteil, wenn ich mich da umgucke, dann weiß ich genau, da gibt es hinter ganz vielen Türen Probleme, von denen immer erst dann jemand weiß, wenn es dann eskaliert und dann ist es zu spät. Dann ist oft eben die Pflegebedürftigkeit schon so weit fortgeschritten, dass die dann eben die Menschen alleine in ihrer Wohnung gar nicht mehr zurechtkommen. Also ich finde das immer dramatisch, wenn ich das dann miterlebe. Ne? Von daher bin ich da auch voll bei dir und würde gern mitarbeiten, Sandra. Ich kann dich gerne schon mal so weit vorbereiten. In 14 Tagen, Montag, sitzen wir am Wahlprogramm NRW in der Piratenpartei. Und wenn du magst, schicke ich dir alles, dass du daran teilnehmen kannst. Wir haben ja schon mal mit Pflege am Boden Köln, und zwar 2017, das Landtagswahlprogramm gemeinsam gestaltet, mit Pflege am Boden zusammen. Und wir waren zwar nicht erfolgreich, wir sind 2017 nicht wieder in den Landtag gewählt worden, weil auch hier in NRW diese komische blau-braune Partei aufgetreten ist. Ich glaube, die haben uns einiges an Stimmen damals gekostet und so sind wir nicht mehr in den Landtag eingezogen. Ich möchte aber dafür sorgen, dass die Piratenpartei wieder in den Landtag einzieht, zumindest in NRW. Man kennt uns hier und der Herr Lindner hat auch schon gesagt im Landtag NRW, er würde die Piraten vermissen. Das hat er zwar gesagt, weil die AfD wieder irgendwas Böses hinterlassen hat, aber es gibt so eine kleine Videosequenz auf YouTube, Vielleicht sucht ihr die mal. Da sagt er tatsächlich am Mikrofon im Landtag, ich vermisse die Piraten. Da habe ich dann ihm zurückgeschrieben, Christian Lindner, wir werden alles dafür tun, dass die Piraten 2022 wieder in den Landtag einziehen. Dann brauchen sie die Piraten nicht mehr so vermissen. Ja, ich würde mich natürlich über jede Mitarbeit freuen. Und ich glaube, der Harald und die Antje hatten auch noch eine Frage. Okay, du hast vorhin gesagt, die Privatisierung soll zurückgenommen werden. Finde ich auch sehr sinnvoll. Aber habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, ob sowas rechtlich möglich ist und mit welchen finanziellen Konsequenzen, Abfindungen oder irgendwelchen Strafzahlungen da zu rechnen sein könnte? Also die Kosten bleiben dann bei den Kommunen erstmal. Und dann gehen die weiteren Kosten in die Landesregierung. Also es hapert am Geld überall, gerade im Gesundheitssystem. So, was an Strafen im Moment möglich ist, wenn ein Krankenhaus mit zu wenig Personal alle Betten offen lässt, die können von Krankenkassen belangt werden, finanzieller Art und Weise. Strafen gibt es dafür nicht. Wir hatten ja alles verstaatlicht. Als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, wurde die Privatisierung des Gesundheitswesens eingeführt. Und das war der fatale Fehler. Danach ist das Gesundheitssystem langsam, stetig und sicher abgeschmiert. So sagen es die jungen Leute. Und wir haben jetzt Probleme, das alles wieder neu aufzubauen. Da müssen Gesetze für geändert werden. Ich habe vorhin gesagt, es gibt mehrere Sozialgesetzbücher, wo das Gesundheitswesen abgebildet ist. Das ist nicht nur das Sozialgesetzbuch 11, das ist das Sozialgesetzbuch 9, das ist das Sozialgesetzbuch 5. Und da muss ganz genau hingeschaut werden, vielleicht zusammengelegt werden, sodass wir aus der Teilkasko-Pflegeversicherung in die Vollkasko-Pflegeversicherung kommen. Da muss man natürlich auch mit Versicherungsmenschen sprechen, welche Paragraphen da zu ändern sind. Das Gesundheitssystem zu ändern oder umzubauen, das ist eine Dekadenaufgabe. Das können wir nicht von heute auf morgen schaffen. Ja? Wir müssen da viele Experten zu Rate ziehen. Und es gibt viele Experten, die auf das Gesundheitswesen Einfluss haben. Das sind ja nicht nur Mediziner oder Pflegekräfte. Da gibt es dieses Gesundheitsmanagement mittlerweile. Und das sind Leute, die versuchen, mit so wenig Personal wie möglich ein Krankenhaus oder ein Altenheim zu betreiben. Und da müssen wir hinterschauen, wie wir das umgewandelt kriegen. Harald und Antje, kommt sehr, sehr viel Arbeit auf uns zu in den nächsten Jahren. Ob ich das noch erlebe, dass das Gesundheitssystem umgebaut wird auf ein präventives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Gesundheitssystem, da glaube ich nicht mehr dran. Aber ich werde, solange ich kann, dafür kämpfen. Ja, noch jemand mit Fragen? Sandra, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die Claudia hatte was im Chat geschrieben. Der letzte Teil davon wäre vor allem wichtig. Ja, ansonsten noch Fragen? Fragen? Fragen? Fragen? Ja, der René wollte noch was fragen. You are now unmuted. You are now muted. Ja, zum Beispiel in Norwegen. Da wird viel mehr Geld in die Hand für das Gesundheitssystem genommen. Da ist dieses Bruttoinlandsprodukt, wird aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und da über das Bruttoinlandsprodukt wird pflegefinanziert. Ja, das ist praktisch so, wie wir jetzt unsere Soldaten mit Gerätschaften bestücken. Das kommt ja auch aus unseren Steuergeldern und damit werden dann die Waffen eingekauft, was ich nicht für gut heißen möchte, soll nur als Beispiel gelten. Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen und es sollte, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, solidarisch passieren. Also, dass wir alle daran teilhaben. Ob es jetzt über die Steuerfinanzierung geht, wie ich es versucht habe, mit dem Solidaritätszuschlag den umzuwandeln in einen Pflegesolidaritätszuschlag, das funktionierte nicht aus steuerrechtlichen Gründen. Und da müssen wir einen Weg finden, um das zu etablieren, dass Gesundheit auch über Steuermittel finanziert werden kann oder sogar muss, so wie es halt in Norwegen ist. Da wird viel mehr Geld über das Bruttoinlandsprodukt in die Hand genommen. Gerade im Bereich Seniorenbetreuung und Seniorenpflege wird da mehr Geld in die Hand genommen. In Deutschland ist das ja so, die Menschen sind jung, die machen sich keine Gedanken darüber, ob sie morgen verunfallen und dann doch im Rollstuhl sitzen und Betreuung und Pflege brauchen. Und deshalb ist das Thema in der Politik immer so, ich sag jetzt, wird so klein gehalten einfach, ja. Unser Gesundheitssystem ist aber auch für eine gute Gesellschaft zuständig. Haben wir kein gut laufendes Gesundheitssystem, leidet unsere ganze Gesellschaft. Und das müssen wir uns klar machen. Und auch in der Politik müssen wir uns das klar machen, dass ein gesundes Gesundheitssystem für eine gesunde Gesellschaft sorgt. Und deshalb brauchen wir da mehr finanzielle Mittel. Wie wir die bekommen können, das muss ausgearbeitet werden, eben mit Fachleuten und mit Leuten, die Expertise haben, was unsere Finanzen und unsere steuerrechtlichen Dinge angeht. Die muss ich dann halt dazu ziehen. Ja, noch Fragen? René? You are now unmuted. You are now muted. Vielleicht können mich da gleich mal meine zwei Kolleginnen noch unterstützen, die Christina und die Claudia. Ich fange mal an und gebe dann das Wort an die Christina. Zwei Personen, das ist dann pro Person 4.000 Euro. Das sind Gelder, die werden fürs Wohnen einbehalten, für die Versorgung, sprich Wäsche, Ernährung und diese Dinge. Dann gibt es noch einen Teil für Investitionen. Also wenn im Haus Internet angeschafft werden muss zum Beispiel, weil jetzt die Babyboomer kommen und die wollen unbedingt Internet im Altenheim haben. Das sind Investitionsgelder, die dann von diesen 4.000 Euro pro Person eingezahlt werden müssen und dann auch für Modernisierung in die Hand genommen werden. Ich vermute ganz stark, dass auch viele Gelder eben halt in die Aktionäre gesteckt werden. Klar, kirchliche Träger haben zwar keine Aktionäre, aber die schauen gerade so richtig aufs Geld. Ich habe so richtig darunter gelitten in meinen Berufsjahren, ja. Ich hätte gerne eine Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachschwester. Da sagt die Caritas, nein, da haben wir kein Geld für. Du kannst eine interne Fortbildung haben, aber dafür kriegst du keinen Schein. Dann habe ich gemerkt, dass die Schüler gerne mit mir gelaufen sind und nicht mit meiner Kollegin, die den Praxisanleiterschein hatten, weil sie konnte nicht so gut erklären, hat sich auch nicht die Zeit dafür genommen, dann hatte ich mich dazu entschlossen, den Schein zur Praxisanleitung zu machen. Den habe ich auch nicht bezahlt bekommen, obwohl dies auch Investitionskosten gewesen wären. Ja, das bringt ja nur gute Dinge für eine Senioreneinrichtung, wenn der Praxisanleiter die Schülerhut ausbildet, die dann auch gerne im Beruf bleiben wollen und. Hier beißt sich immer die Ratte in den Schwanz. Das sind sehr hohe Kosten und am höchsten sind die Kosten in Senioren- und Alteneinrichtungen, gerade in NRW. In anderen Bundesländern, wenn du Richtung Osten gehst, da wären deine Eltern beide mit 4.000 Euro untergebracht. Ja? Und das ist das, was ich auch nicht verstehe, warum es da solche Unterschiede gibt. Da muss ich noch ein bisschen hinterschauen und gucken, wie wir diese Probleme gelöst kriegen. Das, was nicht passiert, ist eben halt, dass die Pflegekräfte dieses Geld nicht bekommen. Da kriegt die Pflegekraft nicht einen Pfennig von den 8.000 Euro. Das bestimmen ganz andere Menschen, nämlich die Krankenkassen, die Betreiber von Pflegeeinrichtungen, zum Beispiel die Kirchen oder das Deutsche Rote Kreuz oder die Malteser. Das sind alles Institutionen, die Altenpflegeheime betreiben. Was mir heute Abend wahrscheinlich der Claudia auch zu kurz gekommen ist, sind die Krankenhäuser mit ihren DRGs. Ja, das sind Abrechnungsmethoden, die der Menschen unwürdig sind. Ich gebe jetzt mal das Wort an die Christina, vielleicht kann die noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Nein, bestimmt nicht. Du hast eigentlich alles schon aufgeführt, Sandra, was wichtig ist. Und ich meine, es ist ja zulässig, dass ausländische Investoren hier in Pflegeheime investieren dürfen. Was soll das eigentlich? Warum ist das möglich? Warum schreit keiner auf? Und da gehen auch die Gelder hin. Da oder für andere Dinge. Und ich habe mich immer gefragt, was kostet an einer Pflege 4.000 Euro jetzt für eine Person? Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich bin aber auch keine wirtschaftsgebildete Frau. Ich kann da nichts zu sagen. Aber ich verstehe es einfach nicht. Und ich weiß allerdings auch nicht, wo wir da ansetzen können, wo wir sagen können, ich meine, das ist ja schon mal besprochen worden, das darf eigentlich nicht sein, das ist, fällt in den Topf Privatisierung. Das geht einfach nicht, aber es ist zulässig, das Gesetz lässt es zu. Und wo setzen wir da an, dass wir sagen, das darf nicht mehr sein, das kostet uns zu viel. Und dann habe ich gesehen, ich war früher mal in der Gewerkschaft, es geht immer darum, wer dann noch irgendwo Gelder abschöpfen kann. Und es geht nicht mehr um den Menschen. Es geht nur noch darum, wer verdient da und dann kriegen wir so viel und dann kriegt der noch irgendwie ein Pöstchen. Und dann nochmal kurz zu den Schwestern, die zum Beispiel eine Begleitung macht, also die Schülerinnen ausbildet zum Beispiel. Da fehlen mir persönlich Qualitätsstandards. Da fehlt mir ganz viel, was wirklich auch nicht wirklich klar geregelt ist oder in jedem Krankenhaus anders und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ja, und das führt dann auch zu dem Pflegenotstand. Das ist ja mittlerweile schon ein Wort, das kann ja kein Mensch mehr hören, aber es ist Pflegenotstand. Es ist Pflegenotstand. Das wissen wir alle. Und wie kommen wir da raus? Das ist eigentlich die Frage, wie kommen wir raus und was wäre das Erste, das Wichtigste, was wir machen müssen, um da was zu verändern. Also einmal Gesetze müssen geändert werden, ganz sicher, da muss ganz sicher was geändert werden. Und es muss auch mal der Blick auf die Pflege. Wer macht denn die Arbeit? Das sind die Pflegekräfte. Sonst höre ich auf zu meckern. Schalt mich wieder stumm, ne? Ja, Claudia wollte noch was sagen. Genau. Also ich meine, die Investitionskosten, die werden garantiert auch noch steigen, befürchte ich, bei den steigenden Energiekosten und auch, weil eben dann Heizungen erneuert werden. Also das sind im Augenblick rund 700 Euro an Investitionskosten. Ich frage mich immer bei einem Heim von über 100 Einwohnern oder Klienten, Das ist ja schon echt eine Menge Geld. Und ich glaube, das, was am ehesten helfen würde, wäre eine Gewinndeckelung, weil wenn ich sehe in den, manchmal, wenn ich mich ärgern will, dann gucke ich so in den auf den Finanzseiten nach und da ist der Gesundheitsmarkt, der ist halt sehr lukrativ. Und Sandra hat es ja eben auch schon angesprochen, wenn ich mir überlege, dass die Sana-Kliniken im letzten Jahr einen Gewinn gemacht haben von 500 Millionen Euro, die sie aus dem Krankenversicherungssystem raus an die Aktionäre weitergegeben haben, dann läuft das irgendwie in eine, also muss man doch nicht mal Kommunist sein, um zu sehen, dass das in eine falsche Richtung läuft. Und also ich glaube, die 8.000 Euro waren wirklich sehr viel für zwei Leute. Das kommt eben daher, dass wir hier im bevölkerungsreichsten Bundesland leben. Das heißt also auch einen hohen Anspruch an oder eine hohe Rate an Menschen, die halt hochaltrig sind und in Pflegeheimen dann leben wollen. Und dass auch das, das Lohngefälle immer noch von West nach Ost geht. Also ich kriege halt als Pflegekraft im Osten weniger Geld als hier im Westen. Na, und trotzdem denke ich auch, wenn es uns gibt, sind jetzt ungefähr 2.000 Euro, die die Pflegekasse zahlt, plus dann nochmal 4.000 Euro von einem Bewohner, dann sind wir bei 6.000 Euro. Und das ist schon, da muss man eigentlich schon goldene Kloschüsseln haben, um das noch rechtfertigen zu können. Aber die Pflegekräfte kriegen davon halt nicht wirklich viel ab. Ja, leider ist es so. Und wie gesagt, an dem System müssen, am Gesundheitssystem müssen wir tatsächlich viel, viel arbeiten. Und ich habe es schon mal gesagt, es geht nicht von heute auf morgen, das wird eine Dekadenaufgabe. Also das wird auch noch länger als 10 Jahre dauern, bis man das wirklich reformiert hat. Es wurde ja angekündigt. Herr Spahn hatte ja eine Reform vor. Ja, er hat auch schon ein paar Dinge dazu veröffentlicht. Aber das war auch wieder nur halbgares Zeug wie die Pflegestärkungsgesetze 1 bis 3. Ja, Claudia meldet sich nochmal. Antje, ist das auch eine Meldung? War das auch eine Meldung von dir, Antje? Okay, dann nehmen wir eben die Claudia und dann die Antje. Also ich meine, dem ist ja tatsächlich auch Corona da so ein bisschen dazwischen gegrätscht. Ne? Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Vielleicht, er war auf jeden Fall immer gesprächsbereiter als alle anderen Gesundheitsminister vor ihm und hat auch da mehr Engagement gezeigt. Also das muss man ihm ja schon mal zugestehen. Ich bin mal gespannt, wer dann jetzt kommt. Und Pflegenotstand, Christina, in den nächsten 10 Jahren gehen ungefähr ein Drittel der Pflegekräfte in Rente. Und gleichzeitig werden die Babyboomer alt und pflegebedürftig. Dann haben wir Pflegenotstand. Dann ist das, was wir jetzt hier schon sehen, was wirklich schon schlimm ist, ne, das ist dann ein Klacks. Obwohl jetzt schon, also ich kenne Kollegen, die erzählen, dass in ihren Krankenhäusern Angehörige Sonderbesuchsrechte kriegen, wenn sie ihre pflegebedürftigen Menschen das Essen anreichen, weil die Pflegekräfte das nicht mehr schaffen. Bartpflege oder so ist, ne, Haarpflege, das ist was, was total hinten runterfällt. Die Leute können froh sein, wenn sie gewaschen werden. Und Mobilisation ist tatsächlich auch was, was nur noch die Physiotherapie macht und nicht mehr die Pflegekraft auf Station. Also das Ganze ist jetzt schon dramatisch, aber das ist nichts zu dem, was passiert, wenn wir jetzt und jetzt nicht endlich was ändern. Antje? You are now on. Antje? Ach ja, ich wollte auch nur noch mal kurz sagen, ich bin jetzt 59 und ich habe 1983 ein Staatsexamen gemacht als Kinderkrankenschwester und ich weiß nicht, ab den 90er Jahren, nachdem, ich glaube, Seehofer war es, dann diese sogenannte Gesundheitsreform auf den Weg gebracht hat, da sind wir schon auf die Straße gegangen. Das waren 88, 89, haben wir gegen diese Änderung des sogenannten Gesundheitssystems demonstriert. Und wir sind da sehenden Auges reingerannt. Alle Prognosen sind genauso eingetroffen. Unter anderem sogar, da habe ich Seminare besucht in Köln Ende der 80er von Herrn Professor Karl Lauterbach. Da habe ich so ein Seminar mal mitgemacht und da war das auch immer mal wieder Thema. Also das ist überhaupt keine Überraschung, dass es so ist, wie es ist. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja, ich und ich, ihr habt alle das richtig gesagt. Ein echtes Drama und ihr habt alle recht. Genau so ist es. Auf Twitter heißt der Hashtag für Lauterbach als Gesundheitsminister: Wir wollen Karl. Ich würde ganz gerne an das anknüpfen kurz, was Claudia gesagt hatte, eben dieses Problem, dass wir eigentlich gar nicht genügend Leute für die Pflege haben, vor allen Dingen in den kommenden Jahren. Gibt es denn da von Seiten der Piraten bereits Überlegungen, wie man damit umgeht mit diesem Problem? Wir wollen die Ausbildung verändern, habe ich ja vorhin erzählt. Die Generalistik Light über 3 Jahre soll für uns zur kompletten Generalistik über 4 Jahre werden. Dann sind wir schon lange dafür, was auch die Vorsitzende des Deutschen Pflegerates vor 2 oder 3 Tagen kommuniziert hat. Einstiegsgehalt. Erste Jahr nach der Prüfung und dass man Fachkraft ist, 4.000 Euro im Monat brutto. Sie hat gesagt 4.000. Und da sind wir ja schon ganz zufrieden mit. Der Bochumer Bund, das ist eine neue Gewerkschaft in der Pflege, die plädieren für 3.500 Euro im Monat Einstiegsgehalt für eine Fachpflegekraft. Das ist immer noch zu niedrig. Man hat herausgefunden, dass eine Pflegefachkraft die gleiche Verantwortung hat wie ein Elektroingenieur. Also bei der Pflege, um neues Personal zu bekommen, gibt es mehrere Angriffspunkte. Das ist erstmal das Gehalt. Dann die Wochenarbeitsstunden. Ja? Wir wollen eine weniger Arbeitszeit pro Tag bei vollem Lohnausgleich. Also jetzt arbeiten wir, ich glaube, 7, und noch was Stunden. Na, das ist dann noch ein bisschen im Kommawert hinten dran, damit wir auf 24 Stunden Abdeckung kommen. Das geht aber auch mit einem 6-Stunden Arbeitstag für Pflegekräfte. Da kriegt man auch die 24 Stunden abgedeckt. Aber dann bitte auch bei vollem Lohnausgleich. Erstmal ist der Job dann nicht so sehr belastend, wenn man den nur 6 Stunden am Tag ausführt und nicht wie jetzt 8, 10 oder sogar 12 Stunden teilweise. Ist mir auch passiert, ja, weil die Arbeit einfach nicht zu schaffen war, war ich dann 10 oder 12 Stunden im Altenheim. Ja. Weil erst meine Pflegegruppe von 11 Leuten, dann Pflegeplanung schreiben, dann Medikamente stellen, das schafft man nicht in der Zeit. Ja. Dann die Arbeitsbedingungen. Wir brauchen mehr Personal in den Pflegeeinrichtungen, damit die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte besser werden. Weil professionelle Pflegekräfte lernen eben halt, sich wirklich um jeden einzelnen Menschen in Körper, Geist und Seele zu kümmern. Da kommen wir aber heute nicht mehr zu. Ich nenne hier das eine Prophylaxetätigkeit. Das ist die Kontrakturenprophylaxe. Da wird für gesorgt, dass die Gelenke bewegbar bleiben. Und wenn ihr euch anschaut, wie viele Gelenke ihr am Körper habt, das sind nicht nur die Kniegelenke oder die Schultergelenke. Denkt mal an die kleinen Gelenke an den Händen. Diese Kontrakturenprophylaxe muss normalerweise bei Senioren tagtäglich durchgeführt werden. Wird angeblich auch, weil in den Durchführungskontrollblättern wird angekreuzt, dass es gemacht ist. Der Arbeitgeber sagt, ist egal, ob das Diakonie, Caritas oder ein privates Altenheim sind. Wenn du den Menschen wäschst und eincremst, machst du schon Kontrakturenprophylaxe. Das ist aber nicht richtig. Das ist keine 100%ige Kontrakturenprophylaxe. Und das bremst Pflegekräfte aus, wenn die nicht so arbeiten können, wie sie das gelernt haben. Sich nämlich um den kompletten Menschen zu kümmern, um Körper, Geist und Seele. Das nennt man holistisches Arbeiten, also ganzheitliches Arbeiten, den Menschen im Ganzen zu betrachten. Das lernen wir in der Pflege, in der Ausbildung, aber ausführen können wir das nicht. Wir lassen Arbeiten liegen, um den Menschen, der es nötig hat, mal die Hand zu halten. Die Arbeitszeit müssen wir hinten dran hängen, die wir aber dann trotzdem nicht bezahlt bekommen. Weil der Arbeitgeber sagt, du musst die Arbeit in der und der Zeit schaffen, mehr Zeit bekommst du dafür nicht. Und das sind alles Dinge, da müssen wir anpacken, um mehr Menschen in die Pflege reinzuholen. Und dann eben halt auch, ich muss für jedes Fieberzäpfchen, was ich einem alten Menschen gebe, den Notarzt anrufen. Der muss vorbeikommen, der muss das schriftlich niederlegen und unterschreiben, dass ich als Pflegefachkraft bei einer fiebrigen Person mit 38,9 Fieber ein Fieberzäpfchen verabreichen kann. Da muss ich einen Arzt für anrufen. Oder wenn die Haut wund ist, dann möchte ich als Pflegekraft vielleicht Bepanthen anwenden. Darf ich aber nicht. Da muss ich erst einen Arzt für holen. Das gehört wieder zu dem Thema Berufsordnung. Wir müssen den Pflegekräften, die so gut ausgebildet sind, ja, mehr Kompetenzen zusprechen. Zum Beispiel, wenn es um Pflegehilfsmittel geht. Der Mensch braucht eine Toilettensitzerhöhung, weil der sonst nicht mehr von der Toilette hochkommt. Da müssen wir zum Hausarzt ein Rezept holen lassen. Dann müssen wir die Krankenkasse einschalten und fragen, ob die Krankenkasse das finanziert. Finanziert die Krankenkasse das nicht, sagt sie, das ist nicht nötig, weil der kriegt ja schon Physiotherapie, dann stehen wir da. Pflegekräfte müssen dahingehend ausgebildet werden und auch die Zuständigkeiten so sein, dass wir selber Pflegehilfsmittel bestellen und anordnen können. Und jetzt lasse ich die Claudia. Das soll jetzt tatsächlich ab 2022 so sein, dass halt Pflegekräfte Hilfsmittel anordnen können. Wobei ich immer bei den zusätzlichen Aufgaben, die sicherlich sinnvoll wären, ein bisschen Angst habe, die Pflegekräfte schaffen ja im Augenblick das, was sie tun sollen, was sie jetzt schon tun sollen, nicht. Und dann kommen noch mehr Sachen dazu, die sie auch nicht tun können, weil sie einfach die Zeit nicht haben. Und was noch ein ganz großes Problem ist, es gehen immer mehr Pflegekräfte in Teilzeit. Es ist ein Beruf, der zu 90% von Frauen ausgeübt wird, viele Frauen, die dann auch noch sich um die Familie kümmern, auch da Care-Arbeit leisten, die gehen in Teilzeit und landen so zwangsläufig in der Altersarmut. Das heißt also dafür, dass ich einen gesellschaftlich relevanten Beruf ausübe und da teilweise bis über meine Grenzen hinausgehe, bekomme ich dann als Dank auch noch ein Taschengeld als Rente. Ne? Und ansonsten, ne, wenn wir den Pflegekräften mehr Rückgrat vermitteln können, wenn wir denen mehr Rückhalt geben, dass die eben auch einem Arbeitgeber gegenüber sagen, nein, wenn ich das nicht gemacht habe, dann dokumentiere ich das nicht. Das ist nämlich Urkundenfälschung. Dann, der das dann nicht abrechnen kann, dann würde das dem Arbeitgeber vielleicht leichter fallen, mehr Personal einzustellen. Weil das Dumme ist, dass wir ganz viele Kollegen haben, die sich da unheimlich schnell einschüchtern lassen. Mir erzählen immer wieder Pflegekräfte, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten, dass sie ja nicht streiken dürfen und nicht demonstrieren dürfen. Und ich sage, natürlich, das ist, natürlich dürft ihr demonstrieren. Das kann euch keiner verbieten. Aber wir sind ja bei der Kirche. Also ist, glaube ich, ganz viel Aufklärungsarbeit, auch so politische Bildung gefragt, damit die Menschen halt tatsächlich dann auch mal sich wehren und Argumente haben. Sicherlich Aufgabe auch von Gewerkschaften, aber ich glaube, dass sich da auch eine politische Partei ganz gut, dass denen das auch ganz gut zu Gesicht steht. Ja, also im Prinzip den Beruf attraktiver machen und auch weniger anstrengend machen, mehr Verantwortung auf der einen Seite, aber eben auch Bürokratieabbau. Das wären so jetzt die Tipps, die ich da aus dem Ganzen rauslese. Ich habe mal irgendwo was gelesen darüber, dass es wohl auch Überlegungen gibt, die in die Richtung gehen, Wir haben ja nun Probleme damit, dass Migration ein Thema ist, was uns in Zukunft begleiten wird. Es kommen immer mehr Menschen hierher, die oft eben ihr Leben aufs Spiel setzen, um es bis hier überhaupt zu schaffen, können hier gar kein Asyl bekommen, sind aber durchaus gut ausgebildet und haben dann manchmal aber Abschlüsse, die hier nicht anerkannt werden, um in entsprechenden Berufen zu arbeiten. Gäbe es da nicht, also das ist jetzt von mir so ein bisschen ins Blaue hineingedacht, Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagen könnte, gut, wer es also bis hier geschafft hat und bereit ist, zum Beispiel eben eine Ausbildung zu machen in der Pflege oder bereits einen entsprechenden Abschluss mitbringt, bekommt auf jeden Fall eine Aufenthaltserlaubnis. Könnte man dadurch vielleicht einen Teil zumindest dieses Defizit ist, was wir ja auf jeden Fall bekommen werden, weil es eben weniger junge Menschen gibt, abdecken. Das wird ja teilweise schon gemacht. Es findet ein Ausverkauf von Pflegekräften auf der ganzen Welt statt. Das, was in Deutschland dann problematisch wird, die Pflegekräfte aus Mexiko oder aus Spanien sind dreimal besser ausgebildet als die deutschen Pflegekräfte, weil es eben ein Studium ist. Das Problem, was Deutschland dann noch hat, diese Prüfungen und Ausbildungen, die die absolviert haben, anzuerkennen. Das dauert hier in Deutschland viel zu lange. Auch bei Geflüchteten, ja, die hierher kommen, die vielleicht in Afghanistan Pflege studiert haben. Soviel ich weiß, ist das da auch ein Studium. Dieses Studium wird hier in Deutschland nicht anerkannt. Dann müssen die Übersetzungen besorgen. Dann müssen die wieder in ihre Heimat fahren, um da diplomatische Dinge zu erledigen, damit die Anerkennung hier in Deutschland stattfinden kann. Dann braucht es einen Übersetzer, dann braucht es dies, dann braucht es jenes. Es wird in Deutschland in dieser Richtung alles verschleppt. Und das ist eben halt das Traurige. Spanische Pflegekräfte, die schon hier gearbeitet haben, die sind wieder zurückgegangen, weil die sich das System hier in Deutschland nicht bieten lassen wollen. Und wie gesagt, es findet ein Ausverkauf von Pflegekräften statt auf der ganzen Welt. Ja, Philippinen, die brauchen ihre Pflegekräfte selber mittlerweile dort, weil da auch Pflegenotstand herrscht. In China, ihr wisst, diese Ein-Kinder-Politik, die die jahrzehntelang geführt haben, die fällt denen jetzt auf die Füße. Ja, die haben jetzt so viele alte Menschen und so wenige junge Menschen, dass die ihr Pflegesystem nicht mehr bewältigt bekommen. Und das darf in Deutschland eben halt nicht passieren. Und wir müssen eben halt auch politisch dafür sorgen, dass Geflüchtete mit guten Abschlüssen, zum Beispiel auch in der Pflege oder in der Medizin, tatsächlich eine schnellere Anerkennung und schnellere Aufenthaltserlaubnis bekommen. Andersrum passiert es auch, habe ich selber hier in Krefeld erlebt. Ein Geflüchteter aus Afghanistan hat sich 2016 dazu entschieden, sich zum Altenpflegeassistenten ausbilden zu lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Fachperson, aber das ist ja egal. Der hat die Ausbildung angefangen und hat dann einen Abschiebebescheid bekommen. Also der hat die Ausbildung abbrechen müssen und durfte wieder zurück nach Afghanistan gehen. Statt man den hier fertig ausbildet und dem eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, sodass er uns tatsächlich hier im Gesundheitssystem unterstützen kann, ist nicht erfolgt. Ja, das ist unsere Migrationspolitik, die auch noch bearbeitet werden muss. Die Claudia meldet sich die ganze Zeit. Ja, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich finde, wenn das Leute sind, die hier ins Land kommen, weil sie hier arbeiten wollen, ist das alles gut und schön. Da kann man sagen, wer jetzt halt eine Ausbildung in der Pflege macht, der hat da Vorrang. Geflüchtete sind Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten müssen, weil sie weil ihr Leben bedroht ist. Und wenn ich das dieses Aufenthaltsrecht oder die schnelle Bearbeitung dann an einen Beruf, der uns jetzt gerade passt, knüpfe, dann finde ich das ganz schlimm. Ich finde, jeder Geflüchtete, der hierher kommt und der uns hier um Asyl bittet, der hat das Recht, egal was er ist. Und wenn er, was weiß ich, Korbflechter ist, die wir hier eigentlich erstmal gar nicht so brauchen. Aber also das fände ich den falschen Weg. Und was jetzt so die Auswirkungen sind davon, dass wir die anderen Länder abgrasen, das sieht man in Polen. Wir haben in Polen ganz viele alte Menschen, die eben nicht mehr von ihren Kindern versorgt werden, weil die Kinder hier sind und hier unsere Alten versorgen. Und das ist so ein bisschen wie die, also wird ja immer gesagt, ja, aber die versorgen ja damit die ganze Familie. Und dann sage ich immer, ja, das ist genauso das, das ist das gleiche Argument, was die Männer sagen, die nach Bangkok fahren und da sich mit kleinen Mädchen vergnügen. Wir machen das, weil wir es können, weil wir das Geld haben. Das ist einfach nur widerlich. Das ist auch noch so ein Thema, die 24-Stunden-Pflege in Deutschland. Das sind meistens Osteuropäerinnen und Osteuropäer, die hier unsere alten Menschen 24 Stunden rund um die Uhr betreuen. War auch ein großes Thema, da habe ich auch einen großen Blogbeitrag zugeschrieben, der bei Facebook auf meiner Politikerseite zu finden ist, mit dem Titel »Wenn die Pflegekraft nach Hause fährt«. Die werden hier versklavt und ausgebeutet. Die werden gezwungen, 24 Stunden rund um die Uhr für den alten Menschen, wo sie dann gleichzeitig wohnen, zur Verfügung stehen. Und die Pflegebedürftigen und die Angehörigen, die solche Personen eingestellt haben, gehen mit diesen Menschen um, als wenn das Sklaven wären. Ja. Und das ist auch so ein Ding, was wir in Deutschland besser beobachten müssen. Ich habe mit einer Betroffenen damals für den Artikel sehr lange gesprochen, die sich auch engagiert für osteuropäische Pflegekräfte, die in der 24-Stunden-Pflege sind, also Senioren hauptsächlich in ihren eigenen vier Wänden betreuen. Ein Haus geschaffen werden, wo sich diese Pflege, 24-Stunden-Pflegekräfte treffen können, wo sie mal ein Wochenende verbringen können, ohne dass sie sich um einen alten Menschen kümmern, wo sie Beratung bekommen, wo sie die Sprache vielleicht noch ein bisschen besser lernen aus dem Land, wo sie gerade arbeiten. Also da muss auch viel mehr, muss sich viel mehr drum gekümmert werden. Da muss man besser hintergucken und man muss den Menschen auch die Gelegenheit geben, dass sie sich mal ausruhen können. Weil die sind tatsächlich dann 24 Stunden in diesem Haushalt und die Pflegebedürftigen machen mit diesen Menschen, was die wollen. Andersrum habe ich aber auch schon Problematiken gehört. Das betraf jetzt einen Parteikollegen von mir. Da sind die Eltern pflegebedürftig gewesen und weil er noch berufstätig war, hat er eine 24-Stunden-Kraft eingestellt über eine Agentur. Die gibt es tatsächlich bei uns, ja. Du kannst über eine Agentur eine osteuropäische Pflegekraft einstellen. Die kostet 1.700 Euro im Monat. Und das Fahrgeld ist also für 24 Stunden wirklich ein lukratives Ding, ne? Für die Zupflegenden und für die Angehörigen. Weil ein Altenheimplatz ist echt teurer. Ja, haben wir ja gerade vorhin gehört. Und das sind Dinge, die müssen dringend angepackt werden. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist noch lange nicht alles, was in unserem kranken Gesundheitssystem verkehrt läuft. Da kommen so viele Sachen zusammen. Und deshalb braucht es eben halt eine komplette Reform des Ganzen. Ich würde ganz gerne kurz noch was sagen zu dem, was Claudia vorhin gesagt hatte. Also ich stimme dir da absolut zu, dass ich auch der Meinung bin, dass eigentlich jeder, der es bis hierher schafft und das Recht hat, hier zu bleiben, es sei denn, es stellt sich jetzt also wirklich raus, ist ein Islamist, Massenmörder, sonst irgendwas Furchtbares, dann kann man darüber immer noch diskutieren. Wobei ich selbst in den Fällen auch Abschiebungen in Länder, wo die dann unter Umständen hingerichtet werden oder so, nicht in Ordnung finde. Also das wollte ich einfach nur klarstellen. Meine Frage war mehr unter dem Aspekt, wir haben halt dummerweise diese Regelung bei uns, dass man nur unter bestimmten Bedingungen ein Asylrecht bekommt, beziehungsweise ein Aufenthaltsrecht. Und ob man da nicht eben dann sagen könnte, okay, dann können zumindest mehr Leute hier bleiben, weil dann eben auch deren Familien da bleiben könnten und so. Also das war eigentlich so ein bisschen das, was ich gemeint hatte. Du wolltest aber auch noch mal was sagen jetzt, glaube ich, ne? Das hatte ich mir auch so gedacht, weil das ist, also ich hätte es mir nicht anders denken können. Was ich noch zu bedenken gebe, ist gerade beim Umgang mit Demenzerkrankten, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil meine Mutter an Demenz erkrankt war, da ist die Sprachbarriere oft ein Problem, weil sich die, egal ob das jetzt die osteuropäischen Haushaltshilfen sind oder eben auch Geflüchtete oder Migranten aus anderen Ländern, sich teilweise mit den Menschen mit Demenz gar nicht verständigen können, beziehungsweise jetzt so die im Augenblick alt sind. Das sind Kriegskinder. Und die haben in der Jugend zum einen wirklich eine Indoktrination erlebt, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Also ich war wirklich entsetzt, wenn meine Mutter dann manchmal so irgendwelche Sprüche rausgehauen hat, die ich vorher nie von ihr gehört habe. Und die natürlich auch noch gelernt haben, dass so die Osteuropäer und die Russen die Bösen sind. Und von denen werden die dann in ihrem ja doch verwirrten Kopf gepflegt. Das heißt also, sie müssen sich diesen Akzent teilweise anhören und kriegen Angst. Umgekehrt ist es übrigens bei den russischen Migranten auch so, dass wenn ich reinkomme als große blonde Frau, eben eigentlich dann schon identifiziert werde als früherer Feind. Wir machen das Problem damit nicht kleiner. Und ich gebe das auch immer zu bedenken, wenn ich jetzt Angehörige berate, die sich dann überlegen, eine osteuropäische Haushaltshilfe einzustellen, weil das halt so das erstmal das Bequemste scheint, dass das durchaus Konflikte auslösen kann, wenn der Mensch nicht mehr wirklich 100% kognitiv leistungsfähig ist. Sehr vielschichtig alles. Andersrum kann es auch passieren, das ist mir tatsächlich widerfahren in der Pflege. Eine demenzkranke Dame aus den osteuropäischen Ländern, die immer Deutsch gesprochen hat und immer Deutsch verstanden hat, hat in ihrer Demenzerkrankung nur auf ihre eigene Muttersprache zurückgreifen können. Die konnte sich weder in Deutsch artikulieren noch sonst irgendwas mit der deutschen Sprache machen. Ja, also andersrum passiert das tatsächlich auch. Und ich gebe der Claudia da recht, die Sprachbarrieren, Karl-Heinz. Karl-Heinz, machst du bitte das Mikro aus? Das stört. Ja, damit bist du. Gleich kannst du es anmachen, Karl-Heinz. Ich gebe dir gleich das Wort, dann kannst du anmachen. Und ja, es ist eben halt viel zu tun in dem System. Und ich wäre froh, wenn wir da mehr Mitstreiter hätten. Jetzt gebe ich mal dem Karl-Heinz das Wort, sonst kommen wir nicht weiter. Jetzt müsstest du das Mikrofon einschalten, Karl-Heinz. Du hast es gerade wieder ausgeschaltet. Ja, das ist die Frage an dich, Sandra. Du hast eben China erwähnt und ich glaube, ich habe gestern einen Bericht gesehen über Pflege in China und damit bin ich dann die Frage, haben künstliche Intelligenz, Pflegeroboter und sonst was in der Pflege helfen? Ich will damit nicht den Menschen aus dem Blickpunkt verlieren. Also wenn ich mal in die Pflege kommen sollte, möchte ich schon von Menschen gepflegt werden. Aber inwieweit kann künstliche Intelligenz und Pflegeroboter und was noch alles entwickelt wird, die Pflege bei der Pflege helfen? Pflegeroboter. Pflegeroboter sind in der Welt der Pflegefachlichkeit ein ganz besonderes Thema. Die meisten aus der professionellen Pflege lehnen jegliche Roboterunterstützung in der Pflege ab. Man muss aber nicht alles ablehnen. In großen Universitätskliniken zum Beispiel fahren Roboter durch die Gegend, Wäsche, andere Pflegematerialien. Das unterstützt schon mal so ein bisschen. Dann gibt es Roboter, die bei Operationen, bei schwierigen Operationen unterstützend dabei sind. Da sitzt der Arzt in Freiburg und der Roboter, der operiert, der steht in Berlin. Also das funktioniert alles ganz gut. Was der Karl-Heinz meint, sind Pflegeroboter. Das sind Roboter, die die Menschen aus dem Bett heben, in den Rollstuhl setzen. Das bedeutet nicht, dass dieser Roboter den Menschen wäscht, eincremt und anzieht. Es gibt aber in China, da gebe ich dem Karl-Heinz recht, Forschungen und auch schon Technologien, wo ein Ei hergestellt wurde, wo man den Rollstuhl mit dem Zupflegenden reinfahren kann, das Ei schließen kann. Der wird dort abgeduscht, eingeseift, abgeduscht, alles automatisch. Und das ist das, wovor die professionelle Pflege hier im europäischen Raum warnt, dass das nicht passieren darf. Ja, das sehe ich auch so. Aber es gibt tatsächlich Bereiche, wo Roboter uns helfen können. Es gibt zum Beispiel einen Roboter, der die Menschen beschäftigt. Finden nicht alle Pflegekräfte toll. Ich durfte das einmal beobachten. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Roboter in der Größe von 90 Zentimetern gebaut. Der fährt damit in die Altenheime. Der Roboter singt mit den Senioren. Der macht so ein bisschen Arme- und Beingymnastik mit denen. Und dann läuft er sich warm. Und dann hat mein Bekannter diesen Roboter einer Demenzkranken auf den Schoß gesetzt und sie hat diesen Roboter umarmt und hat gemerkt, dass er warm ist und hat ihn auch so akzeptiert als, ich sag mal, menschlicher Begleiter. Ja. Es ist klar, dass nicht jeder alte Mensch so auf einen Roboter reagiert. Dann gibt es Faro, das ist eine Robbe, die ist auch computergesteuert, die arbeitet auch mit Demenzkranken. Und dann gibt es einen ganz berühmten, den durfte ich auf dem Pflegetag, auf dem Deutschen Pflegetag 2018 war ich auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin und da habe ich Pepper kennengelernt. Pepper, der ist schon etwas größer als 90 Zentimeter, ist ein ganz lustiger kleiner Roboter, der lacht. Der hat strahlende Augen, der unterstützt eben halt auch Demenzkranke in der Tagesbegleitung. Also solche Dinge sind tatsächlich schon in der Pflege und werden auch angewendet, obwohl viele professionelle Pflegekräfte gegen Robotertechnik in der Pflege sind. Ja, noch Fragen, Kommentare, irgendwas? Ja. Wie komisch, ne? Wer wäre sonst auch gewesen? Darf ich vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Ich bin Sprecherin von der Volksinitiative, Moment, für gesunde Krankenhäuser in NRW. Und wir sammeln Unterschriften jetzt. Das ist an das Land gerichtet. Es geht da einmal um die Krankenhausplanung. Da sind wir schon fast zu spät, weil die ist fast abgeschlossen. Aber eben auch um die Krankenhausfinanzierung. Die läuft ja einmal über die DRGs und zum anderen Teil halt über Investitionskosten, die vom Land bezahlt werden müssen, was aber nicht passiert, sodass halt die Krankenhäuser schon auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Da fordern wir, dass das Land endlich diese Investitionskosten auch übernimmt und zahlt. Und des Weiteren fordern wir dann halt, dass es eine Bundesratsinitiative geben soll, ausgehend vom Land NRW, wo zum einen die Pflege, also die Personalbemessung nochmal besprochen wird, und zwar für alle Bereiche im Krankenhaus, also nicht nur für die Pflege, die hat ja inzwischen auch genug Lavendel und Fleischwurst und Schokolade gekriegt, sondern auch für die anderen Berufsgruppen, die teilweise ja in prekären Verhältnissen arbeiten, wie Reinigungsfirmen etc. Und wir fordern damit auch die Abschaffung der DRG, also der Diagnose-Fallpauschalen. Und es wäre total schön, wenn wir groß unterstützt werden, weil wir haben tatsächlich Probleme, die Unterschriften zu sammeln. Also man kann besser irgendwie so eine Volksinitiative für einen Kleingartenverein machen, als für irgendein Gesundheitsthema. Da kriegt man wirklich schwieriger Leute. Man findet das halt auch auf der Website Volksinitiative, also gesunde Krankenhäuser in NRW für alle. Ja, es wäre schön, wenn wir da noch Unterschriften sammeln könnten, weil wir wollen bis zur Landtagswahl fertig sein und wäre toll, wenn wir noch mehr unterstützt würden. Ich hatte die Gelegenheit am 4. September in Köln, da war ich nämlich mit Claudia und Christina und den ganzen tollen Menschen von den beiden Initiativen zusammen und ist wirklich wichtig, schaut im Internet nach und gebt denen die Unterschrift, weil die brauchen die Unterstützung dringend, damit wir dann auch eine Handhabe gegenüber der nächsten neuen Regierung in NRW haben. Ich hoffe, wir Piraten dürfen dann dabei sein. Claudia, dann werden wir das umsetzen. Ja, noch Fragen? Sieht so aus, als ob alle müde gequatscht sind. Ja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, wir waren ja auch fleißig, 1,5 Stunden, meine Güte. Ich bedanke mich erstmal bei allen. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich denke, es gäbe da sicherlich auch noch das eine oder andere, was man noch vertiefen könnte oder was man auch noch irgendwie mit einbeziehen könnte. Also zum Beispiel das Thema Pflege durch Verwandte oder so ist ja heute nur so mal ganz am Rande vorgekommen. Aber vielleicht ergibt es sich ja, dass wir irgendwann einen Punkt finden, wo wir sagen, wir wiederholen sowas, vielleicht ein etwas anderer Schwerpunkt. Aber also wie gesagt, ich fand es ganz toll, so nach dem Echo von den Bildern, was ich hier gesehen habe, ist es wohl bei den anderen auch gut angekommen. Insofern natürlich dann ein ganz großes und fettes Dankeschön an dich, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast, das vorzubereiten. Und vielen Dank auch an Claudia und Christina, musste leider weg, dass ihr das Ganze unterstützt habt. Dankeschön.